Hallo, herzlich willkommen zum Antcast Episode 581. Messages sind schwer. Und dieser Titel ist auch schwer und unfassbar schlimm. Jetzt habe ich lange gesucht nach dem Wort. Ja. Er ist schlimm. Aber mir ist nichts Besseres eingefallen, weil es geht unter anderem heute um die Geschichte der Messaging-Apps. Ja. Ron Amadeo, Ars Technica, gehört definitiv nicht zu den Seiten, die ich gerne besuche und gerne verlinke. Hab irgendwie da was dagegen. Ist irgendwie so, naja, egal, lassen wir das. Ist jedenfalls überhaupt nicht mein Stil. Aber diesen Artikel, muss ich sagen, der war es wert, den mal zu verlinken. Denn da ist wirklich einiges an Wahrheit drin. Ich kann nicht alles, bei weitem nicht alles, was hier steht, unterschreiben. Und ich bin auch nicht derselben Meinung wie der Artikel in vielen Sachen. Aber im Grundtenor ist der mir von der Seele geschrieben, dieser Artikel, ja. Wie von der Seele geschrieben, weil Google Messages, also die Geschichte der Chat-Applikationen bei Google, ist wirklich ein Drama ohne Gleichen. Und hier wird die Geschichte verfolgt von Google Talk, ja, also das grundlegende Google Talk, mit dem alles angefangen habe, beim ersten Android-Gerät schon war Google Talk dabei und das war eine schöne Sache. Ja, war XMPP-kompatibel, voll XMPP-kompatibel und damit konnte man wirklich was anfangen. Ja. Doch dann kam Hangouts, ja, und damit begann die furchtbare Strategie von Google, die ihresgleichen sucht. Ja. Nachdem dann Hangouts quasi geupdatet oder Google Talk geupdatet wurde, wurde es automatisch zu Hangouts. Ja. Und statt sich dann da drauf zu verlassen, ging es dann eben weiter mit Google Voice, ja, hätte man alles vorher können schon in ein einzelnes System quasi mit reinmachen. Aber nein, so war es nun eben mal nicht. Und ja, also die Liste, die fängt dann erst an, interessant zu werden. Ja, Google Voice, wie gesagt, 2009. Dann kam man noch Google Wave 2009, ebenfalls mit einer Chat-Funktion. Ja. Und da kann man dann schon sehen, und Google Buzz 2010, ja, da konnte man dann schon sehen, so jetzt ist hier alles außer Rand und Band. Und im Hintergrund liefen natürlich dann auch die Bestrebung, alles wieder immer wieder zu vereinheitlichen. Und ja, so tauchte dann auch Hangouts bei E-Mails auf, bei Gmail auf, ja, und so weiter und so weiter. Und es ging aber immer, als ob da irgendwie niemand da wäre bei Google. Und das wird auch in dem Artikel so man hat gefragt, wer ist eigentlich verantwortlich? Ist jemand verantwortlich bei Google für irgendwas? Ich meine, da muss doch jemand geben, der sagt, hier, das ist unsere Messaging-App und fertig. Aber hier machen verschiedene Teams verschiedene Messaging-Apps und die machen sich gegenseitig auch noch kaputt, sind inkompatibel gegeneinander. Es ist alles eine unglaubliche Geschichte. Und die könnt ihr hier nachlesen. Ja? Ich will das jetzt gar nicht weiter im Einzelnen gucken, weil das sind wirklich so viele. Ihr glaubt es nicht, wenn ihr denkt, ja, G-Talk, Hangouts und Google Chat und Allo, das wäre alles gewesen, von wegen. Da gibt es Chat-Dienste, von denen habe ich selbst noch nichts gehört. In irgendwelchen Programmen versteckt. Und ja, dann auch dieser Versuch RCS, ne, hier als Kniefall vor den Providern sozusagen, ja, mit als Standard zu erheben, ist kolossal gescheitert. Ja, kolossal gescheitert. Dann gibt es auch noch das Problem, dass eben in verschiedenen Gebieten der Welt auch verschiedene, das scheinen die auch nicht zu verstehen, verschiedene Arten von Messengern bekannter ist oder stärker genutzt wird. Also zum Beispiel WhatsApp in den USA ist nicht so ein großes Ding. Ja, in Japan auch nicht, eigentlich gar nicht. Ja, Line kennt jeder in Japan, ja, also 97% der Smartphone-Nutzer haben dort Line installiert. Ja, bei uns ist es eher so, naja, ne, also so unterm Radar, ne? Könnte man fast sagen. Und die Amerikaner, die stehen da wo mehr auf SMS, das ist in der Tat so, ich kann es nicht verstehen, aber naja, manchmal sind die Amerikaner schon ein bisschen rückständig, ne? Vor allem bei technischen Sachen manchmal. Und so haben die halt SMS, ne, als Hauptding. Ich wundere mich immer wieder, wenn die schreiben, ja, aber ist doch keine SMS dabei bei dem Messenger. Was soll ich denn damit? Vielleicht keine SMS mehr schreiben, stattdessen Messaging? Ich weiß nicht, Problem? Ja? Und in Japan ist es genau andersrum. SMS? Hä? Was? Was ist denn das? Und in Europa eigentlich auch SMS, ja, Notfall, ne? Für Leute, die noch kein Smartphone haben, um mit denen in Kontakt zu bleiben. Ansonsten geht alles über irgendeinen Messenger, ohne SMS, natürlich. Ja. RCS war ja der Versuch, die alte SMS irgendwie hoffähig zu machen und mit einem gescheiten Messenger zu verknüpfen. Das ist kolossal gescheitert, aus was vom Grund auch immer. Ich meine, eigentlich hätte es auf der Hand gelegen. RCS, ja, wird dann benutzt, wenn also die Geräte kompatibel sind, dann wird RCS geschickt. Und wenn die nicht kompatibel sind, dann läuft es über einen Server, eben über den Chat-Server von Google. Und dann geht es eben ganz normal als Textnachrichten, beziehungsweise als, nicht als Textnachrichten, sondern eben als Messaging-Dienst und kein Fallbacks auf SMS. Ja. Und das ist auch ein Grund, warum das nicht hingehauen hat. Zumal auch dann noch horrende Kosten entstehen können, ja. Die man nicht mehr überblicken kann. Auch das ist ein Punkt, was ich mich immer wieder gefragt habe. Ich meine, es ist ja schön, wenn so ein Messenger automatisch dann SMS verschickt, wenn derjenige keinen Messenger hat. Aber ich weiß ja nicht, also entweder hat man da so ein Flatrate-Tarif, ja, dann ist es einem egal. Mein Bildchen und so gehen da trotzdem nicht, aber ja, keine Ahnung. Und ansonsten wird das richtig teuer werden. Aber gut, weiter. Es gab hier Dienste, ja, YouTube Messages tatsächlich, ne? Google Maps Messages, habt ihr das gewusst? Ja. Oder Google Pay Messages gibt es seit 2021. Ne? Und das sind Sachen, da frage ich mich wirklich, Leute, was ist nur los mit euch? Und deswegen auch die Frage ja am Ende vom Artikel, ne? Hat irgendjemand die Verantwortung bei Google? Weil irgendwie ist das, treibt das so dahin? Ich kann das gar nicht beschreiben. Das ist einfach unglaublich. Ne? Lest euch mal den Artikel durch, der ist wirklich sehr, sehr, sehr lang. Ja, wie gesagt, kein Fan von Ron Amadeo, aber hier hat er mal was wirklich Gutes gemacht. Ja. Guckt euch das mal an. Wenn ihr des Englischen mächtig seid, ich verlinke das auf jeden Fall. Und ihr werdet es wirklich nicht mehr glauben, was hier abgeht, was da tatsächlich los ist mit den Messaging-Diensten. Nun los war. Die meisten sind ja alle schon wieder weg vom Fenster. Ja? wie auch Hangouts jetzt. Und naja, ihr werdet sehen. Cooler Artikel jedenfalls. Tja, goodbye kann man auch sagen zu der zu Xiaomi Mi Reihe. Ja, ihr habt es richtig gehört. Oh, shocking. Nein, keine Angst, nur das Mi-Präfix, das wird gestrichen. Also in Zukunft heißen die Geräte nicht mehr Xiaomi Mi 11 ja, oder Mi 12, sondern die heißen dann einfach nur noch Xiaomi 12. Ja. Und die Redmi-Reihe dann halt Xiaomi Redmi 10 zum Beispiel. Ja, okay. Das finde ich auch ganz gut. Irgendwie kommt das viel natürlicher über die Zunge als Xiaomi Mi 12. Ja. Xiaomi Mi, ja, Mi, oder wie, was, keine Ahnung, aber jedenfalls ein Xiaomi 12 ist besser als ein Xiaomi Mi 12. Das hört sich irgendwie nicht richtig an, hat sich ja nicht richtig angehört und jetzt endlich tragen die auch hier dem Rechnung und streichen dieses Mi und fertig. Ja. Finde ich sehr gut. Und nicht wundern, also in Zukunft werden neue Geräte, die erscheinen, tatsächlich. Es wurde übrigens bestätigt, jetzt auch offiziell. Es ist tatsächlich so, zuerst waren es ja nur Gerüchte und dann hat Xiaomi ein Statement herausgebracht und das offiziell bestätigt. Das heißt, es wird jetzt die Redmi-Reihe geben und das Xiaomi, übrigens die Produktserie Xiaomi, wird dann auch ein neues Logo bekommen. Ja. Und das Brand-Logo, also das Firmenlogo bleibt bestehen, aber die Produktserien werden sich ändern. Die haben dann zum Beispiel hier nur den Schriftzug Xiaomi, beziehungsweise den Schriftzug Redmi. Ja. Ja. Dann Snapdragon. Ah, Qualcomm strengt sich an. Ja, da, ja, die wissen, ne, die Konkurrenz. Die schläft nicht und ist auch noch günstiger. Ja, also es ist schon schön zu sehen, wie MediaTek den Markt gerade aufmischt ohne Ende. Sehr witzig. Und da muss ich auch so eine Firma wie Qualcomm mal anstrengen. Und das ist nur von Nutzen für die Benutzer der Smartphones. Denn jetzt ist durchgesickert, dass der Snapdragon 898, der jetzt in der Mache ist, ja, eine signifikante schnellere GPU hat. Ja, und das deutet darauf hin, dass dieser Chip speziell für Games wunderbar genutzt werden kann. Ja, und hier noch einiges rausholen kann. Gespannt bin ich da drauf. Die GPU kann man natürlich auch noch anderweitig benutzen. Das hängt natürlich da auch von der Software ab. Ja, aber klar werden dann natürlich grafikintensive Spiele, wie zum Beispiel Shooter oder ähnliches, auf den Geräten deutlich besser laufen, ja, schneller laufen, flüssiger laufen. Mal sehen, was dann alles möglich ist an Bildwiederholfrequenz. Die Spezifikationen von außen stehen ja noch nicht fest oder nach außen hin stehen ja noch nicht fest und deswegen sind da natürlich noch viele, viele Fragen offen, aber dass jetzt die GPU so schnell werden soll, viel schneller als die Vorgängermodelle, deutet darauf hin, dass es ein ausgesprochener Gaming-Prozessor sein könnte, der Snapdragon 898. Und ja, was für Gaming gut ist, ist natürlich für den Rest der Anwendungen gerade recht, ja, denn auch die können dann natürlich davon profitieren. Für Samsung gab es wieder mal schlechte Nachrichten. Da ist ja, ich glaube, den Managern, den Firmenverantwortlichen steckt immer noch der Schreck mit dem Note 7 in den Knochen. Ja, als das weltweit das Gerät in Misskredit fiel, wegen den vielen Problemen mit den Akkus. Ja, die sind da in Flammen aufgegangen. geplatzt und alles Mögliche. Und das hat dazu geführt, dass Galaxy Note 7 Geräte beispielsweise an Bord von den meisten Airlines sogar verboten waren. Das heißt, mit einem Galaxy Note 7 durftet ihr nicht in den Flieger steigen. Die durften sogar auch nicht im Handgepäck, beziehungsweise nicht im Gepäckraum befördert werden. Alles aus Angst, dass das Teil Feuer fängt. Und jetzt ist tatsächlich Samsung wieder ein Samsung-Gerät, das für Schlagzeilen sorgt. Ein Samsung Galaxy A21 ist in einem Flugzeug der Alaska Airlines in Brand geraten. Und laut Augenzeugen auch richtig in Brand. Also das war nicht nur ein bisschen Rauch oder so, sondern das war immerhin groß genug, dass die Notlandung und Evakuierung des Flugzeuges gerechtfertigt war. Also das heißt, es war kein kleines, harmloses Ding, sondern es war schon ein richtiger Vorfall. Das ist natürlich äußerst unglücklich. Ich meine, dass das jetzt ein Samsung Galaxy A21 war, hat noch nichts zu bedeuten. Ja, das würde erst dann wieder zum Problem werden, meiner Meinung nach. Naja, oder sollte erst dann zum Problem werden, sagen wir es mal so, wenn das tatsächlich des Öfteren passiert mit dem A21. Mit dem Galaxy A21. Danach sieht es bis jetzt noch nicht aus. Ja, also. Aber natürlich sind da die Leute gleich wieder sind beunruhigt, ja. Nicht nur die Leute von Samsung wahrscheinlich, ja, sondern auch die Benutzer und auch die Airlines. Ja, ich denke, die fanden das jetzt gar nicht so lustig und hoffen, dass sie nicht voreilig handeln und hier möglicherweise ein Ban aussprechen gegen das Galaxy A21, weil da wäre in jetzt in dem Fall meiner Meinung nach noch nicht gerechtfertigt, denn das kann mit jedem Gerät eigentlich passieren, mit Lithium-Ionen-Akku, dass das in Brand gerät. Das kommt eben drauf an, ja, ob das überdurchschnittlich häufig bei dem Samsung Galaxy A21 vorkommt oder eben nicht. 129 Passagiere, 6 Crewmitglieder mussten eben, wie gesagt, das Flugzeug dann nach der Notlandung verlassen. Zum Glück ist nichts passiert, also es gab keine Verletzten oder Ähnliches, lief alles ganz gut, auch wenn das Bild natürlich mit den Notrutschen da spektakulär aussieht. Ja, ist alles wunderbar vonstatten gegangen. Der Schreck sitzt natürlich einigen Leuten dann klar in den Beinen und der Besitzer des Galaxy A21 wird sicherlich auch nicht lustig sein darüber, dass wegen seinem Smartphone das jetzt so passiert ist. Ihr müsst da sicherlich kein Vorwurf zu machen. Wie gesagt, das ist momentan ein Einzelfall und das hat noch keinerlei Aussage, aber sicherlich werden da die entsprechenden Stellen und auch die Kunden, denke ich, das genau beobachten jetzt. Und für Samsung hoffe ich, dass sich da nichts anbahnt. Ja, Xiaomi hat ja einen riesen Erfolg hingelegt im ersten Quartal. Und im zweiten Quartal hat die Erwartungen sogar noch weit übertroffen. Ja. Also die englischsprachige Schlagzeile fand ich richtig gut. Xiaomi blows its quarter 2 2021 estimates out of the water. Das sind immer sehr, sehr blumig. Ja. Es heißt halt, dass die Erwartungen wirklich weit übertroffen wurden. Und das ist erstmal natürlich gut für Xiaomi. Auf der anderen Seite, Vorsicht, wenn jetzt wieder die Erwartungen zu hoch geschraubt werden, weil wir müssen sehen, wie es jetzt gerade läuft oder wie es lief im Quartal 2021, das war natürlich sehr, sehr besondere Umstände. Einmal wegen der Huawei-Geschichte, die natürlich immer noch nicht ganz abgeschlossen ist. Ja, das heißt, hier hat Xiaomi definitiv profitiert. Dann auch die Entwicklung in der Corona-Pandemie. Auch das, da hat sich ja auch was getan im Quartal 2 2021 und das hängt auch damit zusammen. Jetzt das dritte Quartal und vor allem das vierte Quartal, das wird sich dann zeigen, was davon dann letztendlich noch übrig bleibt. Und das Quartal 2 2022, das wird sehr, sehr hart werden für Xiaomi, denn dann erwarten natürlich die Aktionäre, die Verantwortlichen, die erwarten dort satte Gewinne und die Gewinnspirale kann sich nur begrenzt weiter drehen ab einem gewissen Punkt, ja, wenn man das immer so sieht. Dennoch natürlich sind bestimmt die Sektkorken geknallt bei Xiaomi angesichts dieser fetten Zuwächse, ja. Das um es mal in Zahlen zu umreißen, also gegenüber im zweiten Quartal 2020 wurde in diesem Quartal 2 jetzt eine Steigerung von 86,8% hingelegt. Das sind 53 Millionen Smartphones in diesem einen Viertel, in diesem einen Quartal. Wahnsinn. Das ist also sehr, sehr interessant, sehr, sehr beeindruckend meiner Meinung nach. Und sagen wir mal gucken, der Fluch des Gewinns haftet natürlich immer dann weiter an. Ne? Das heißt, nach dem Gewinn ist vor der Anstrengung, ne? Um es mal so frei zu interpretieren, Xiaomi aber jetzt ganz weit vorne momentan und richtig im Kommen weltweit. So, jetzt kommen wir mal zu einem Punkt, da habe ich mich gefragt, Mensch, Leute, also eine Umfrage zu machen, was die Leute meinen, dass sie RAM haben müssen, wie viel RAM sie haben müssen, die ist ungefähr so aussagekräftig, wie die Leute, die meinen, wer denkt, dass er ein SUV braucht, ja, das hat noch nichts zu bedeuten und heißt nicht, wie viele Leute wirklich ein SUV bräuchten. Ne? Also zum Beispiel niemand, der in der Stadt wohnt, braucht ein SUV. Ja, definitiv. Ja. Aber okay. Ne? Ist halt mal so. Und wie viel RAM brauchen die User? Da die User zu fragen, ist natürlich sinnlos. Aber trotzdem sind die Antworten aus dem Grund interessant, weil die Nutzer quasi selbst einschätzen, wie viel RAM sie denn bräuchten. Ja. Und daraus kann man schon Rückschlüsse ziehen. Nur noch 14,65% denken, 4 GB wäre in Ordnung. Ja. Übrigens, die Leute, die unter 4 GB gedacht haben, also 1 GB, denken 1,96% der Menschen, denken 1 GB wäre genug. Oder unter 1 GB. 1 GB 1,03%, 2 GB 1,53%. Das ist die Gruppe, also die von bis 3 GB, wo ich sage, okay, die Leute wissen es nicht, warum es wichtig ist, RAM zu haben und das ist auch nicht genug RAM für die. Auch wenn sie denken, es wäre genug RAM, es ist nicht genug RAM. Das gibt es nicht mehr. Unter 4 GB genug RAM. Für niemanden. Leute, die denken, 4 GB wäre noch ausreichend, 14,65%, da kann man nichts sagen. Ja, also ich meine, ist nicht ausreichend, meiner Meinung nach, aber die denken, das wäre ausreichend. Vielleicht wissen sie auch noch nicht, wie schön schnell ein Smartphone sein kann, wenn es ein bisschen mehr Speicher hat heutzutage. Ne? Dann 6 GB RAM, notwendig denken bereits 25,97%, ja, immerhin. Und 8 GB RAM, das hält die Mehrheit für genug Speicher für sich selbst. 31,7%, das lässt natürlich hoffen. Das zeigt auch, dass wir hier momentan sagen können, also 8 GB RAM sollten die Geräte heutzutage auf jeden Fall haben. Vorher sollte man nicht anfangen drunter. Ne? 12 GB RAM sehen immerhin schon 10,44% als für sich nicht nützlich, sondern für sich, dass sie das haben müssen. Ja, 12 GB RAM, und das finde ich auch beachtlich. Das heißt, die Topmodelle sollten heutzutage 12 GB RAM haben, um eben die Anforderungen von den Leuten zu genügen. 16 GB RAM denken 5% knapp, dass sie das brauchen. Ja. Und jetzt kommt das andere Ende, wo ich sage, auch hier wissen die Leute offenbar nicht genau, was das heißt. Ja. Mehr als 16 GB finden 5,19% für ein Muss. Mehr als 16 GB. Also 16 GB ist, lasse ich mir ja gerade noch so gefallen, aber mehr als 16 GB brauchen diese Leute? Was machen die denn mit ihren Geräten? Ich meine, also zeitlich gesehen, ja, wir haben 2021 und die Umfrage war in etwa in diesem Zeitraum hier statt, hat ja in diesem Zeitraum 2021 stattgefunden, und da sehe ich jetzt überhaupt keine Notwendigkeit, mehr als 16 GB zu haben. Also 16 GB bis 16 GB, okay. Ja. Powergamer und Leute, die möglichst viele Apps zusammen im Speicher haben wollen, das kann ich schon nachvollziehen. Ja. Ich selbst würde mich hier bei 12 GB einordnen. Stand 2021, wenn ich natürlich ein Gerät mit 16 GB bekomme, zum vernünftigen Preis, würde ich das natürlich vorziehen, weil das eben dann länger genutzt werden kann, so wie jetzt bei mir das Honor View 20, damals das 8 GB, wo eben die Welt noch gesagt hat, ah, 4 GB ist doch genug, da braucht man mehr als 4 GB. Ja, genau. Und deswegen funktioniert es jetzt auch noch. Ja, aber 12 GB würde ich jetzt momentan sagen. In 2 Jahren bin ich dann auch in der 16 GB Fraktion, und danach müssen wir wieder die Karten neu mischen, ja, um zu sehen, irgendwo gibt es da natürlich auch Sinnesgrenzen, sag ich mal, ja. Das heißt, Sinnesgrenzen, das ist furchtbar schlimm an, ja. Nein, also, wo es einfach keinen Sinn mehr macht, ja, bei den Desktop-Geräten ist das ja 16 GB zum Beispiel bei den Computern, ja, klar, man kann auch die Top-High-End-Systeme, die haben auch mal 32 GB, aber 16 GB ist eigentlich so eine Schwelle, wo man sagt, okay, also, mehr braucht man für fast alles nicht. Ja, und das andere ist nur für Spezialanwendungen. Ja. Und ich denke, dass es vielleicht auch die 16 GB bei den Smartphones sein wird, die sich dann längere Zeit hält als Grenze, die nicht sinnvoll ist, dann mehr erweitert zu werden. Ja. Was meiner Meinung nach auch mit der Prozessorentwicklung zu tun hat. Ja, müssen wir dann genau aufpassen, wie die Entwicklung im Prozessorbereich ist. Sie ist ja eine ganz andere wie im Desktop-Bereich. Ob das dann auch dort einen Halt macht sozusagen, oder ob es dann gleich weitergeht, ja, und dann eben es auch tatsächlich sinnvoll ist, da mehr RAM zu verbauen. Also, aber es ist eine interessante Sache, wie die User sich momentan selbst einschätzen. Ja. Und mich hat es ehrlich gesagt sogar überrascht, dass wirklich schon so viele 31,7% 8 Gigabyte richtig halten. Und wenn wir jetzt mal gucken, also wenn wir das nehmen, 8 Gigabyte als Grenze, dann ist eine deutliche Mehrheit für die Leute über 8 Gigabyte insgesamt gesehen, als die Leute für unter 8 Gigabyte. Deutliche Mehrheit, ja. Also das heißt, da zähle ich alles zusammen, 8 GB, 12 GB, 16 GB und mehr als 16 GB. Ja, und auf der anderen Seite ist unter 1 GB, 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB und 6 GB. Und die letztere Gruppe, die ist eben deutlich hinten dran. Das heißt, es ist bei den Leuten jetzt angekommen, mehr Speicher, ja, ist wichtig. Ja. Hoffen wir, dass es bei Google auch angekommen ist, sonst dreh ich durch, Leute. Das Ulefone Armor 12 5G habe ich schon mal erwähnt, mit diesem schönen Dimensity 700 5G Chipsatz, wobei, ja, es ist damit natürlich deutlich ein Midrange-Gerät. Leider, nichts High-End-mäßig, aber auch das kommt mit 8 GB RAM und 128 GB Storage. Ja. Von diesem Gerät ist jetzt ein Video aufgetaucht. Das kann ich euch nur empfehlen, das mal anzugucken, weil wie immer zeigt natürlich hier Ulefone, was das Gerät alles aushält in diesem Video. Ne? Und ja, das ist beeindruckend, wie immer. Gleich zu Anfang, ne, wird so ein fließendes Wasser gehalten. Ist aber auch mal ein bisschen abgestimmt, das Video auf ein paar Funktionen auch vom Gerät. Ja, zum Beispiel, dass es antibakterielle Rückseite hat, was ich ganz, sehr, ganz interessant finde. Ja, macht auch nichts, wenn es mal ein Fluss fällt beim Wandern. Ja, sieht schon fast wie Geocaching aus hier, ne? Und eine schöne Sache. Also gehört auf jeden Fall zu eins von den besseren Outdoor-Handys, definitiv. Und als Outdoor- oder GPS-Ersatz ist es allemal eine interessante Geschichte. Guckt euch mal das Video an, ich finde es ganz witzig wieder gemacht. Ob natürlich das alles so stimmt, tja, das weiß man nicht, aber auf der anderen Seite, man ist schon gewohnt von den Ulefone-Geräten, dass die wirklich sehr, sehr robust sind. Ja, das sind echte Outdoor-Geräte. Und von daher habe ich jetzt eigentlich wenig Zweifel, dass das Video hier jetzt übertreibt, weil bisher haben die eigentlich nicht übertrieben mit ihren Videos, auch wenn die spektakulär waren teilweise, wo man gedacht hat, naja, das ist jetzt aber ein bisschen übertrieben, aber ja, bisher konnte es noch kein Tester belegen, dass die da übertrieben haben. Und das ist auch schon beeindruckend. Was gibt's denn noch? Ach ja, genau. Nochmal zu Xiaomi, die haben nämlich jetzt eine Liste rausgehauen, welche Geräte bekommen denn Android 12, zumindest mal das Update. Ja. Momentan kann man ja sagen, okay, die Geräte mit der Beta, ne, das ist ja schon klar. Ne? Also das sind zum Beispiel die Mix 4 Geräte, Xiaomi 11X, Poco F3 und Redmi K40, ja, 11 Lite, Xiaomi 10S, ja, 10, 10 Pro, 10 Ultra und so weiter und so weiter. Also das spare ich mal, kennt ihr das sicherlich schon. Interessant ist vor allem auch das Android 12 Update, also das richtige, letztendlich dann fertige Produkt, ja, wird auf jeden Fall auch das My Mix Fold bekommen. Ja, das Mi 11 Lite, das Mi 10 Lite, Zoom, Use, ja, 10i, 10T Lite, Note 10, 10 Pro, CC 9 Pro, ach, was es alles für Xiaomi-Geräte gibt, ja, das Note 10 Lite und auch die Redmi Poco Devices bekommen hier diese Updates. Redmi 10, Black Shark 3 Serie. Ja, auch das ist sehr interessant. Also auch die Black Shark Serie, die alte Serie bekommt es. Ja. Das 10X, Redmi 10X Pro, das Redmi Note 9S, also eigentlich die ganze Note 9 Reihe. Das Redmi K30 Ultra bekommt es, sehr bemerkenswert. Natürlich das Redmi K40 Gaming Phone und natürlich auch das Poco F3 GT. Ja. Redmi K, das ist also die, im Prinzip die europäische Version des jetzt komme ich schon, das K40 Gaming mit MediaTek-Prozessor. Wow, ist ziemlich kompliziert geworden. Redmi K30, ja. M3 Pro 5G und M3. Natürlich die Black Shark 4 Serie und dann die ganze Note 10 Reihe Redmi, das Poco M2 Pro, aber auch das Redmi 9T, 9 Power und, 9, und Note 9 4G. Also nicht schlecht. Weniger freuen müssen sich die Leute der Mi 9 Serie, 9T, die bekommt nämlich nicht das Update, genauso wie die K20 Serie. Auch die Note 8 Serie ist außen vor und das Redmi Note 9 ohne weitere Bezeichnung bekommt es auch nicht. Das Redmi 10X auch nicht. Ja. Leider, also da sind gibt es halt Grenzen offenbar. Poco C3 und Poco M2 bekommen es ebenfalls nicht. Ja. Also damit muss man leben, aber ich finde es schon interessant, dass doch schon eine große Anzahl von Geräten von Xiaomi hier das Android 12 Update bekommen. Und das ist auf jeden Fall sehr vertrauenserweckend, dass eben Xiaomi auch ein relativ sicherer Lieferant ist bei Updates. So macht es doch mehr Spaß, ein Xiaomi-Gerät zu kaufen, wenn man weiß, okay, man kriegt eine ganze Zeit lang eben Updates dafür. Cool. Ja, die Chip, die Chip-Krise, möchte ich schon fast sagen, ja, die schlechte Verfügbarkeit von Chips, die wird weitergehen und zwar bis 2023, sagt man jetzt. Das wäre natürlich ein herber Schlag, nicht nur für Firmen wie Sony, die nicht mehr nachkommen mit Nachfragen an PlayStation 5, aber einfach nicht genug produzieren können, weil keine Chips vorhanden sind. Auch Nvidia mit seinen Grafikkarten, ich glaube, die könnten bald durchdrehen, was die für Grafikkarten verkaufen könnten, wenn sie genug Chips auftreiben könnten. Ja, wirklich schlimm. Und wenn das jetzt noch bis 2023 weitergehen sollte, dann wird es im Elektronikmarkt aber wirklich happig werden nächstes Jahr. Dann werden die Preise gewaltig nach oben gehen. Also, wow. Ich muss gucken, wenn ich mir ein Gerät nächstes Jahr anschaffe, dann schaue ich, dass es eben recht früh im Jahr ist, denke ich mal. Ne? Also so bis April höchstens, weil ich denke, dass gegen Ende des Jahres, wenn sich das hier bewahrheitet, wird gegen Ende des nächsten Jahres die Preise, also Mondpreise sein. Ja. Wahnsinn. Vielleicht haben wir Glück und es normalisiert sich etwas schneller. Problem ist, dass es eben nicht ganz so einfach ist, weil die Lieferketten, die da hinten dranhängen, davon betroffen sind. Und auch in dieser schnelllebigen Branche, ja, ist es so, dass eben, wenn man die Grundstrukturen, also quasi die Grundmaterialien nicht herbeischaffen kann, dass es dann eben zu extremen Verzögerungen kommen kann, weil solche Chip-Designs müssen ja auch geplant werden. Und wie kann man die jetzt planen, wenn man weiß, okay, dieses Material ist nicht verfügbar? Ja, oder diese Komponenten, die dazu benötigt werden, ist nicht verfügbar. Also können wir das Teil so nicht machen. Ja. Also werden dann die Chips, die wiederum darauf aufbauen, nicht gebaut werden. Ja. Und bis das dann wieder in Schwung kommt, da vergeht dann eine ganze Zeit. Und wie gesagt, jetzt Experten sagen jetzt, es kann bis 2023 dauern, bis sich das wieder normalisiert. So schlimme Auswirkungen hat das. Ja. Aber ich habe es ja schon gesagt, des Öfteren, hier spielt natürlich auch der Handelskrieg USA-China eine Rolle. Und wenn der sich nicht normalisiert, dann könnte es auch noch deutlich stärker werden, das Problem. Also nicht nur, dass es so lange dauert, sondern das könnte sich noch weiter verschärfen. Ja. Ich kann immer nur davor warnen, wenn China auf die Idee kommt, den Chip-Hahn zuzudrehen, dann gehen im Westen die Lichter aus. Und das ist nicht metaphorisch gemeint, sondern in der Tat, weil dort zum Beispiel bei Elektrizitätswerken Teile benutzt werden, die werden just in time, ja, von China geliefert. Und wenn die nicht mehr liefern, dann können ausgefallene Komponenten nicht mehr ersetzt werden. Und dann ist ruckzuck eine Riesenkatastrophe am Laufen. Und die Tatsache, dass es noch nicht passiert ist, ist eigentlich deswegen so, weil auf eines ist immer Verlass. Die Geldgier. Ja, und solange die im Vordergrund steht, werden die Teile auch weiter fließen. Ja, zumindest in begrenztem Maße. Das können wir ja, die Drosselung, ja, von Öl hat ja auch Methode. Ja, wenn das Öl zu billig wird, dann wird gedrosselt. Ja, und dann wird es wieder teurer und dann gibt es mehr Geld. Ja, also von daher, warten wir mal ab. Es kommt hier natürlich viel zusammen. Ohne die Pandemie hätte man vielleicht einiges kompensieren können und dann wäre das alles ziemlich normal weitergelaufen, trotz Handelskrieg. Umgekehrt genauso. Vielleicht wäre es relativ normal weitergelaufen, ohne Handelskrieg, trotz der Corona-Krise. Ja? Also das ist halt, sind die Sachen, ne? Was wäre, wenn? Klar, kann man durchspielen, so oft man will. Fakt ist, wir sind jetzt momentan in dieser Situation. Ich hoffe, dass sich eben sowohl die Handelsbeziehungen neu normalisieren zu China, als auch eben die Corona-Pandemie jetzt ihren Einfluss auf diese Chip-Produktion hier verliert und dass es dann eben wieder letztendlich normale Zustände herrschen. Ich sehe das ein bisschen größer, ein bisschen mehr mit Abstand, das größere Bild sozusagen. Das brauchen wir ganz, ganz dringend, um die technische Entwicklung weiter voranzutreiben. Das ist nämlich sehr, sehr, sehr notwendig. Jetzt haltet euch fest, sogar für den, für das Aufhalten des Klimawandels, denn diese verklärte Vorstellung, ja, da brauchen wir weniger Technik, dann geht es schon mit dem Klimawandel. Nee, das ist nicht richtig. Jeden Tag werden mehr Menschen oder bevölkern mehr Menschen die Erde. Jeden Tag wächst die Bevölkerungszahl. Wenn wir nicht neue Technologien entwickeln, um diese Menschen zu versorgen, dann haben wir ein Problem. Also wir müssen die technische Entwicklung voll ausschöpfen, Techniken entwickeln, an die wir heute noch gar nicht denken, aber dafür brauchen wir jetzt eben auch Grundlagen. Wenn wir uns jetzt Gedanken machen müssen für grundlegende technische Anforderungen zu bewältigen, wegen Chipmangel, dann können wir uns keine Gedanken drum machen, neue Technologien zu entwickeln. Das ist genau das Problem. Ja. Das ist wie mit der Weltraumfahrt, die ich in der Rios Wochensicht angesprochen habe. Ja. Ohne grundsätzliche Raumfahrt können wir auch keine Mars-Mission machen. Also, weiß nicht, momentan können die Amerikaner noch nicht mal einen Wasserkanister zur ISS bringen. Dafür brauchen sie die Russen oder SpaceX oder ja, sonst irgendjemand. das ist die traurige Realität. Also das heißt, also auch die NASA kann keine Mars-Mission jetzt machen. Wie denn? Ja, mit was denn? Hm? Und das sind eben diese traurigen Geschichten, die man gerne verdrängt. Und man stellt sich immer so gerne vor, na, wenn die wollten, dann könnten die. Nee, wenn die wollten, könnten die jetzt nicht. Das geht nicht. Das ist immer furchtbar leid. Ja. Und Die schönen Science-Fiction-Filme, die dann einen Einschlag vom Kometen verhindern, ja, mit einer supergeheimen Überwaffe, ja, die dann irgendwo lagert und unter spektakulären Umständen dann aktiviert wird, um die Menschheit zu retten. Das tut mir furchtbar leid, die gibt's nicht. Sorry. Jedenfalls noch nicht, wenn sie nicht entwickelt werden kann. Hm? Genau. Ich glaube, wir haben hätten es momentan sogar ein Problem, rechtzeitig ein gefährliches Objekt zu entdecken, wenn dann nicht gerade der Zufall mit eine Rolle spielt. Denn korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber soweit ich weiß, gibt es momentan kein professionelles Netzwerk zur Überwachung. Die meisten Kontrollen und Meldungen über Asteroiden beispielsweise werden von Hobbyastronomen gemacht, weil eben für die generelle Beobachtung des Himmels ziemlich wenig Geld zur Verfügung steht. Also vielleicht hat die NASA noch wenigstens dafür noch ein bisschen Geld, um wenigstens da ansatzweise noch ein Überwachungsnetzwerk aufrechtzuerhalten für anfliegende Objekte, aber so die kleineren, dennoch nicht ungefährlichen Brücken, die werden hauptsächlich durch Hobbyastronomen entdeckt und berechnet, die Bahn. Hm. Heftig. Gut, also, jetzt bin ich schon wieder ziemlich abgedriftet, ne, von der schlechten Chip-Verfügbarkeit zur Astronomie und Weltraumfahrt, ja, das ist schon wow, ne? Aber noch was anderes, was Irdisches, oder vielleicht ist es ja auch nicht mehr von dieser Welt. Ja, die Honor X20 Serie, genauer gesagt das Honor X20 Max, ja, soll offenbar mit einem 7,2 Zoll Screen kommen, mit 6000 mAh Akku. Yay! Wow! Das ist ja mal was. Endlich mal wieder ein richtig großes Display. Yay! Das gucke ich mir natürlich mal ganz genau an, sobald mehr davon zu sehen ist. Und natürlich, mir persönlich gefällt es besonders gut, dass hier ein MediaTek Dimensity 1100 Chipsatz offenbar Verwendung findet da drin. Damit wäre das natürlich genau das Richtige. Ja? Also zumindest halt falsch. Ne? Also ich erwarte, dass da mindestens ein 1100 Dimensity drin ist. So. Ein 1100er Dimensity wurde nämlich im Honor X10 Max verbaut. Vielleicht haben wir Glück und hier ist ein 1200 drin oder sogar ein, ich glaube der 1300er war es, das ist der neue von MediaTek, wer weiß, mal sehen. Aber auf jeden Fall 7,2 Zoll Display, ne? Da wird der Rio natürlich hellhörig. Ne? Display ist wie RAM, kann nicht groß genug sein. Und letztendlich noch eine Sache, was Google gemacht hat, wo ich auch mit dem Kopf geschüttelt habe, als ich das gehört habe. Google zahlt an Apple $15 Milliarden, damit sie weiterhin der Default Suchbetreiber sind für den Safari-Browser. Also, das muss man sich mal setzen lassen. Also, der Safari-Browser ist, naja, für wie viel Prozent der Surfer zuständig? Ja, muss ich gerade mal gucken. Also, im Juli 2021 war für das Safari mit 18,65% der User der Browser der Wahl. Ja, im Vergleich dazu 65,12% nutzen den Chrome. Plattformunabhängig, egal. Ja. Und diese 18,65% ist jetzt Google 15 Milliarden Dollar wert. Also ich weiß nicht genau. Ich hoffe, die haben das gut ausgerechnet, dass sich das rentiert. Immer diese 15 Milliarden, die muss man erstmal wieder reinholen, ne? Also ich habe ja noch mal gelesen, also es ist tatsächlich 15 Milliarden. Ne? Letztes Jahr waren es 10 Milliarden. Das kann man fast nicht glauben, ne? Also es ist sehr irre. Wahnsinn. Also ich bin sprachlos. Ja. Verstehe nicht genau, warum man das macht. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das rentiert. Ich würde das einfach dann, wenn ein Apple eine schlechtere Suchmaschine als Standard einsetzen will, würde ich das einfach geschehen lassen. Fertig. Er meint, ehrlich gesagt, ich glaube, dann würde es schon so viel Druck zu Apple gehen, dass die das auch kostenlos als Default Suchmaschine eintragen würden, weil nämlich auch die iPhone-User keine Lust haben, schlechte Ergebnisse bei der Suche zu bekommen. Ja, also, das ist schon ziemlich heftig. Ich weiß nicht, ob das so, das wirklich so, dass das die richtige Entscheidung ist. Aber würde mich nicht wundern, denn oft hat hier Google schon fragwürdige Entscheidungen getroffen. Ja. Und von daher. Übrigens, auf dem Desktop-Markt sieht es übrigens noch viel schlimmer aus. Das ist Safari nur 9,5% Marktanteil, ja. Chrome 68,5%. Also da ist Edge sogar nah am Safari dran. Ja. Also ich weiß ja nicht, ne? Mal gucken, mobil alleine. Ich glaube, das ist vielleicht auch der ausschlaggebende Grund für solche Überlegungen, die trotzdem für mich vollkommen jessinisch sind, ja. Der mobile Anteil war 24,4%. Aber Chrome immer noch mit 63,63% ziemlich gut vorne, ja. Wow, das ist ja der Hammer. 63%, gut. Da könnte ich es übrigens verstehen. Also, wenn jetzt Safari 63% hätte, dann könnte ich es verstehen. Ja. Aber auch dann frage ich mich natürlich, ob das so hinhaut. Ne? Und wenn man das jetzt, wie gesagt, nochmal plattformübergreifend sieht weltweit, dann ist wirklich fraglich, ob diese 18,64% so viel Umsatz generieren können über die Google-Suche, dass diese 15 Milliarden US-Dollar wieder reingeholt werden können. Also das ist unglaublich. Wenn ich die Zahlen so sehe, ja, ich habe das jetzt dreimal durchgelesen, diesen Artikel, und das ist an mehreren Stellen erwähnt. Also wenn das kompletter Fehler ist, was die da schreiben, dass die irgendwie Millionen verwechselt hätten mit Milliarden oder sowas. Ja, also auf der anderen Seite 15 Millionen, das wäre ein Taschengeld, das kann also auch nicht stimmen. Ja. Also es sind 15 Milliarden. Ne? Wahnsinn. Irre. Verrückt. Krass. Würdet ihr das machen, nur damit die Google-Suche, wenn ihr jetzt ein Google-Chef wärt, ja, würdet ihr das genehmigen? 15 Milliarden raushauen wegen der Google-Suche, damit die auf 18% der User, dass die auch noch angefixt werden können. 18% der User? 15 Milliarden? Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja fast 1 Milliarde pro Prozent. Ja, ist so irre. Wahnsinn, ich glaube, sowas hat es nie gegeben. Ja, sowas hat es noch nie gegeben. Irre. Nicht zu fassen. Nun gut, wie auch immer. Damit ist das Thema News für diesmal auch abgehakt. Ja, und ich komme zur App der Woche. und habe ja schon lange nichts mehr im Wallpaper-Bereich gehabt. Ja, warum? Ah, das ist immer schwierig. Ja, es gibt so viele seltsame Wallpaper-Apps und viele landen darauf früher oder später auf irgendeiner Liste, wo es dann heißt, ne, Malware und so. Wundern tut es mich nicht. Bei dieser App kann man ziemlich sicher sein, dass es nicht der Fall ist. Mit 5 Millionen Installationen, mehr als 5 Millionen Installationen, ja, ist die App einigermaßen getestet, sage ich mal. Ja. Ich kann auch nicht ausschließen, dass die sogar vielleicht mal ganz früher im Uncast schon mal App der Woche war. Denn ich habe nämlich ein altes Video von mir zufälligerweise gesichtet, ja, wo ich so eine ähnliche App ja, vorgestellt habe. Die hier ist, falls es dieselbe ist, dann hat die sich massiv weiterentwickelt. Von daher wäre es nicht schlimm, wenn es auch nochmal App der Woche wäre. Ist auf jeden Fall schon ewig lange her, selbst wenn es die gleiche App war. Und zwar 4D Parallax Wallpaper. Ja. Und mit dieser App kann man wunderschöne 3D-Wallpapers nutzen. Nee, und 3D ist ein viel genutzter Begriff, ist hier so gemacht, dass die durch Bewegung dieser 3D-Effekt entsteht, weil mehrere Ebenen ja, sich unterschiedlich bewegen und dann kommt auch noch die Ebene mit den Icons dazu ja, und somit bekommt man dann einen wunderschönen Tiefeneffekt, ja, die das wirklich den Eindruck vermittelt, Mensch, da ist tatsächlich irgendwie ein dreidimensionaler Effekt vorhanden. Man kann das auch mit eigenen Wallpaper-Hintergründen machen. Ja, es gibt da auch mehrere Ebenen. Das kann man selbst aufwendig machen. Ja, indem man dann zum Beispiel mit GIMP oder Photoshop einzelne Stellen des Wallpapers maskiert, ja, ausschneidet sozusagen separat, dann auf ein eigenes Bild kopiert und dann mit dieser App die einzelnen Bilder überlagert wieder. Und so könnt ihr dann bis zu 3 Ebenen selbst machen aus dem Bild und das ist natürlich eine ganz fantastische Sache. Ja. Also irre die Möglichkeiten, die sich da dann bieten. Ja. Aber ihr könnt auch zum Beispiel euer normales, ganz normales Hintergrundbild nehmen, ja, und könnt dann da weitere Ebenen einfügen. Das kann dann zum Beispiel eben schon Bilder sein, ganz normale Bilder mit Transparenzanteil, wo dann die Teile des Bildes, die eben nicht transparent sind, vorne schweben. Aber es gibt auch hier schon eine große Auswahl an Bilder, an Sachen, an Gegenständen, die ihr dann quasi als Ebene verwenden könnt und die dann quasi über euer Wallpaper schwebt und dann auch noch eine weitere Ebene, wie gesagt, nutzen könnt. Somit habt ihr dann einen sehr, sehr schönen, tiefen Effekt, der sich dann beim Bewegen sofort sichtbar macht. Ja. Das gefällt mir natürlich sehr, sehr gut. Auch, dass es in dieser Version dieser App so einfach ist, da was Eigenes zu machen. Das ist sehr, sehr erfreulich. Wer da keine Lust hat, was Eigenes zu machen, der findet hier sehr, sehr viele fertige 3D-Wallpapers schon. Ja. Und nochmal, also das ist ein normales Bild und erst durch die Bewegung des Smartphones ja, wird es aktiv. Also das ist auch zusätzlich nochmal ein quasi bewegtes Wallpaper, das Smartphone erkennt eure Bewegungen und ändert dann die Position des Wallpapers relativ zu euren Bewegungen des Gerätes. Ja? Und somit entsteht dann dieser schöne Effekt, der übrigens auch gut ist, selbst wenn man nur eine Ebene hat, ist das schon eine schöne anzusehende Sache hier. Ja, Wahnsinn, also kann man lange drauf gucken. Wunderbar. Und von daher war es für mich diese Woche eigentlich nicht sehr schwer, hier eine App der Woche zu finden. Als ich das dann gesehen habe, hier dieses Beispielvideo, das ist auch natürlich hier in diesem, wenn ihr da auf den Link klickt, bekommt ihr einen Play Store Link, ja, und dort ist ein Video anzusehen im Play Store, und das müsst ihr euch anschauen, weil die Standbilder, die sagen nicht viel aus. Ja, ganz klar. Aber wenn ihr das seht im Video, sobald das Telefon bewegt wird, dann seht ihr, wow, das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Ja, irre. Ja, wird Werbung eingeblendet bei dem Erstellen. Ja, und wenn ihr dann zum Beispiel eine Kreation abspeichern wollt, müsst ihr euch ein Video angucken, ja, zum Abspeichern. Oder ihr schaltet euch eben per In-App-Käufe diese Funktion frei. Und damit könnt ihr dann entsprechend ohne viel Werbeeinblendung da weitermachen. Insgesamt finde ich das eigentlich nicht weiter störend. Die Werbung, die eingeblendet wird, ist jetzt nicht zu extrem. Und ja, sich ein Video anzuschauen für dann eben das Wallpaper einmal zu setzen, ist eigentlich ja kein großes Thema, ja, finde ich. Und dann ist diese Werbung auch nicht mehr aktiv. Und also nicht, dass ihr jedes Mal eine Werbung sehen müsst, wenn ihr das Handy anschaltet oder irgendwas. Das ist hier bei mir nicht aufgetreten. Also, das ist nur, wenn ihr dies erstellt und dann ist das als Wallpaper im Hintergrund hinterlegt und fertig. Ja. Also eine ganz coole Sache, meiner Meinung nach. Wunderbar schön, und da könnt ihr lange und viel rumprobieren mit eigenen Wallpapers oder eben fertige nutzen. Riesige Mengen an Auswahl. Da habt ihr einiges zu tun, wenn ihr da mal durchgehen wollt und gucken wollt, was ihr an eurem Smartphone habt. Und da, Hingucker ist garantiert dann. Ja, genau. Aber interessant auch, ne? Wenn dann jemand hinten auf einmal sagt, boah, was ist denn das für ein Wallpaper? Dann wisst ihr genau, der hat auf euer Display geguckt. Boah, Wahnsinn. Ja, also 4D Parallax Wallpaper, Link dazu findet ihr in den Shownotes. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast, und wie immer in den Shownotes findet ihr die Links und weitere Infos zu den behandelten Themen. Ja, Shownotes in eurem Podcast-Player irgendwo, ja, müsst da eine Funktion sein bei euch, um die aufzuklappen, und dort findet ihr dann eben diese Links und natürlich auch den Link zur App der Woche. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund. Haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. World.